Haben Sie genug vom Ferienstau auf der Autobahn und überbuchten Flugzeugen? Wollten Sie schon immer mal innerlich allem den Rücken kehren, ohne die Probleme des Alltags zu vernachlässigen? Wie würde es Ihnen gefallen, eine Woche erholsamen Urlaub in den Alpen zu machen, während Sie gleichzeitig zu Hause sind und alle Arbeit erledigen können, die sonst liegen bleibt? Diesen Sommer brauche ich unbedingt einen Tapetenwechsel. Ich muss raus, verreisen. Aber ich habe das Geld nicht. Und auch nicht die Zeit, weil ich gleichzeitig an meinem Schreibtisch festgebunden bin und ein Radiofeature schreiben muss. Was also tun? Den Tisch im Zimmer als Freiheit zu empfinden und nicht als eingesperrt sein, ich glaube, das hat ganz entscheidend mit Fantasie zu tun. Ich schaue durch mein Fenster auf den alten Steinbruch gegenüber, der im Abendlicht leuchtet. Vor dem Fenster mein Computer, der meistens verhindert, dass ich aus dem Fenster schaue. Dafür in die ganze Welt. Es ist unglaublich, dass das Wort Windows sich durchgesetzt hat, weil tatsächlich ist der erste Blick, den man aus dem Zimmer werfen kann, ist ein Fenster. Jetzt ist es so, jetzt haben wir wieder ein Fenster, aber hier blicke ich nicht in die räumliche Nachbarschaft, sondern ich blicke auf weit entlegene Topografien. Die Idee, dass ich im Zimmer bin und trotzdem mir vorstellen kann, ich reise durch die ganze Welt, das ist sozusagen schon der erste Ansatz. Ich bin Herr über Raum und Zeit und kann Raum und Zeit gestalten. Und tatsächlich werde ich fündig. Eine Website will die Reise vom heimischen Zimmer aus möglich machen. Digitaler Urlaub jetzt für jedermann. Mit dem Projekt Vue des Alp haben Sie die Möglichkeit, in unserem fiktiven Kurhotel 5 Tage lang ein Zimmer für Ihren digitalen Aufenthalt zu reservieren. Inmitten einer erholsamen, virtuell gerechneten Landschaft. Kein Autolärm, keine Horden von Ballermann-Touristen werden Sie in der Einsamkeit der Berge stören. Unsere neuen anheimelnd ausgestatteten Doppelzimmer bieten 3D-Komfort. Alle Zimmer garantiert mit Aussicht. Und dies alles völlig kostenlos. Dieses Projekt von Monika Studer und Christoph Vandenberg ist ein virtuelles Hotel des Alp, wo man Monate im Voraus buchen muss. Und dann kann man sich einloggen und es wird einem alles geboten, was bei einer Reise in die Schweizer Alpen ansonsten auch zur Verfügung stünde. Also man kann mit einer Seilbahn fahren, um einen Bergsee herumlaufen. Es gibt ein wunderbares Alpenpanorama. Man muss sich auch im Übrigen ins Gästebuch eintragen. Ob ich auf dem 1600 Meter hochgelegenen See Tretboot fahre oder vom Hotelempfang Postkarten mit malerischen Ansichten des Hotels verschicke, auf meiner virtuellen Zimmerreise in die Postkartenidylle dieser Bergregion werde ich zu einem echten Urlauber. Und zugleich frage ich mich, was ist das Neue daran? Ist das nicht alles längst bekannt? Auch bei all dem Reisen, es geht eigentlich immer um die Sehnsucht nach dem Paradies. Es geht um den Ort, der für uns gemacht ist oder aus dem wir vielleicht irgendwann sogar vertrieben worden sind. Was wollen wir letztendlich überall nur vorfinden? Wir wollen uns selbst erfahren. Ich denke dann nur, das könnte man auch zu Hause tun. Ist es wirklich Fernweh, was ich verspüre? Und nicht Heimweh? Ist nicht mein Zimmer der Ort, der für mich gemacht ist? Von wo aus blicken wir in die Welt? Wie lernen wir sie kennen? Als Armchair- oder Real-Life-Traveler? Als Extrembergsteiger auf dem Hochseil, zwischen den Gipfeln balancierend? Oder als Modelleisenbahner? Mit dem Finger auf der Landkarte, der Fernbedienung in der Hand? Zimmerreisen. In 80 Klicks um die Welt. Ein Feature von Manuel Gorgos. Im Jahre 1794 begründete der französische Autor Xavier de Maistre mit seinem Buch Voyage autour de ma chambre ein eigenes literarisches Genre, das der Zimmerreise. Mein Zimmer liegt nach den Messungen von Padre Beccaria unter dem 45. Breitengrad. Es ist von Ost nach West ausgerichtet und bildet ein Rechteck mit einem Umfang von 36 Schritt, wenn man ganz nah an der Wand entlang streift. Wie Längen und Breitengrade durchlaufen die Dielen des Maistres Zimmer. Der Morgenrock wird dem Zimmerreisenden zum magischen Reisegewand, die Pantoffeln zu 7-Meilen-Stiefeln. Wenn ich in meinem Zimmer reise, verfolge ich selten eine gerade Linie. Ich gehe von meinem Tisch zu einem Gemälde, das in der Ecke hängt. Wenn ich auf dem Weg meinem Sessel begegne, lasse ich mich gleich darin nieder. Ein Sessel ist ein ausgezeichnetes Möbel, vor allem für nachdenkliche Menschen. Wenn man von hier in Richtung Norden geht, entdeckt man hinter dem Sessel mein Bett, das die allerangenehmste Aussicht bietet. Die ersten Strahlen der Sonne spielen in meinen Vorhängen. De Maistre, eher Pionier als Pantoffelheld, lässt von seinem Zimmer aus seine große Idee segeln. Lässt sie aufsteigen wie einen in der Nacht beleuchteten Fesselballon. Die ganze kultur- und mediengeschichtliche Tragweite des Phänomens der Zimmerreise hat der Konstanzer Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler entdeckt. Er war ein überaus weit gereister Mann, hat Ballonexperimente unternommen. Er war umtriebig, wie man sich überhaupt nur einen umtriebigen Menschen vorstellen kann. Der erste Zimmerreisende der Geschichte war nicht freiwillig zu Hause geblieben. Aufgrund irgendwelcher Liebeshändel und eines Duells hatte man ihm Hausarrest aufgebrummt. Und wie ein Gefangener hat er diese Zwangslage dann zum Ausgangspunkt genommen, seine Zimmerreise zu unternehmen. Ich könnte das Loblied auf meine Reise damit beginnen, dass ich sage, sie habe mich nichts gekostet. Und nie mehr brauchen sie die Launen des Wetters und der Jahreszeiten zu fürchten. Der Zimmerreisende de Maistre freut sich, wie wirtschaftlich sein Unterfangen ist. Ähnlich wie im virtuellen Alpenhotel. Und von dort aus betrachtet möchte man hinzufügen, wie umweltbewusst die Zimmerreise doch ist. Das Beste aber, strapaziöse Extremerfahrung, wie wüste Stürme oder in den Eingeweiden wühlende Seekrankheiten, können dabei weitestgehend ausgeschlossen werden. Ebenso das Risiko von Zügen, in denen die Klimaanlage ausfällt. Oder von Flugzeugen, die unter der Hand selbstmörderischer Co-Piloten an den Bergen zerschellen. Angsthasen sind sicher. Sie stürzen weder in Abgründe noch in Schlammlöcher. Selbst der schwerfälligste Mensch wird darum nicht zögern, sich mit mir auf den Weg zu machen. Lasst uns also mutig aufbrechen. Alle unglücklichen, Kranken und Gelangweilten des Universums mögen mir folgen. Alle Faulen mögen sich in Massen erheben. Wir werden in kleinen Tagesreisen voranschreiten und unterwegs über die Reisenden lachen, die Rom und Paris gesehen haben. Bei der Zimmerreise kommt es darauf an, dass sich der Raum des Zimmers in einen Weltinnenraum verwandelt. Also dass er gewissermaßen so groß wird wie die ganze Welt und so bedeutsam wie die ganze Welt. Was er macht, ist dann eine 40-tägige Zimmerreise, wo er nichts anderes macht, als Tag ein, Tag aus eben die Räume seines Zimmers abzuschreiten, Gegenstand für Gegenstand einzeln in den Blick zu nehmen und dann die Geschichte dieses Zimmers und zur gleichen Zeit die Geschichte seines Lebens zu schreiben. Im späten 19. Jahrhundert wird die Expedition in die Nähe zu einer regelrechten Mode. Nachahmer de Maistres bereisen nun ihre Gärten. Und die Pointe ist natürlich klar, dass die Reise durch meinen Garten viel größere und bedeutsamere Entdeckungen bereithält als die Reise um die Erde. Sie bereisen ihre Schreibtische. Und was ist in der Geheimschublade da drin? Sogar ihre Hosentaschen. Da wird einfach eine Westentasche geleert mit ganz vielen Gegenständen drin und jeder einzelne Gegenstand transportiert wieder eine Geschichte. Das ist natürlich übertragbar. Bernd Stiegler betont, wie stark die Idee der Zimmerreise weiterwirkte. Ihre Ausläufer kann man bis heute beobachten. Also könnte man sagen, dass die Zimmerreise erstmal eine literarische Gattung ist für das 18. und insbesondere für das 19. Jahrhundert und sich dann allmählich in ein künstlerisches Projekt im 20. Jahrhundert verwandelt. Er nutzt die Zimmerreise selbst in seiner Arbeit als Quelle der Inspiration. Das habe ich damals in den Seminaren an der Uni auch gemacht, dass jeder Studierende sich überlegt, wie eine Zimmerreise heute aussehen könnte. Und da gab es eine ganze Reihe von Experimenten vom Internet bis hin zu Fotosammlungen und so weiter. Wie de Maistre bin auch ich kein Stubenhocker. Doch auch ich sitze in einer Art Stubenarrest. Bloß noch 42 Tage Frist habe ich bis zur Abgabe des Manuskripts über die Zimmerreisen. Mit dem Blick durch die Glasfront meines Zimmers fühle ich mich wie Captain Kirk auf der Brücke des Raumschiff Enterprise. Oder wie Kapitän Nemo, der durch das Bullauge seines U-Boots auf die bizarre Welt der Tiefsee schaut, 20.000 Meilen unter dem Meer. In die Dachgaube aus Glas eingefügt mein Schreibtisch. Mit eingeschaltetem Computer und einem Handapparat aus Büchern über Weltreisende. A seat. Books. Journals. A table. The sound of a turntable cracking and spinning. A carpet. The sound of a train of thought. Schweift mein Blick an den Buchrücken dieser Bibliothek entlang, höre ich sie ihre Geschichten wispern. Wie das Seufzen Charles Darwins, völlig begeistert von der Vielfältigkeit des Lebens auf den südlichen Keeling-Inseln. Flowers, flowers, acaline, peonies, irises, roses, lilies. Klassiker stehen da. wie der berühmte Bericht über die zweite Weltreise des Captain Cook aus der Feder des blutjungen genialen Autors George Foster, den Goethe so bewunderte und der am Ende doch einsam in einer Pariser Dachkammer gestorben ist. Oder die Geschichte des kalifornischen Seemanns George Hugh Benning, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Pazifischen Ozean befuhr, mit dem einen unbedingten sehnlichen Wunsch, irgendwo Schiffbruch zu erleiden. The library consists of stories. It is pleasant to travel around this country. Its wealth can be described only approximately. As if their own fate was not enough, the one of fictitious characters invented by others to be shared freely. Aber auch moderne Entwürfe sind vertreten, wie der entfesselte Globus des Weltensammlers Ilya Trojanow oder Judith Schalanskis Atlas der abgelegenen Inseln, in dem sie schreibt, wenn der Globus rundherum bereisbar ist, besteht die eigentliche Herausforderung darin, zu Hause zu bleiben und die Welt von dort aus zu entdecken. Ich bin natürlich bei meinem Arbeiten an dem Atlas auch mit diesem literarischen Genre konfrontiert worden und mit diesem Buch von Xavier de Maistre, eine Reise um mein Zimmer, glaube ich, heißt der Titel. Es ist die Idee, die so kühn ist. Es ist wirklich ein verwegenes Projekt. Es ist eigentlich, finde ich, eher ein konzeptkünstlerisches Projekt, so würde man das heute sehen. Ab und an klopfe ich bei anderen Zimmerreisenden an, wie einer jener unzähligen Häftlinge, die sich heute schreibend aus ihren Gefängnissen herausträumen. Ein bisschen auch wie der Graf von Monte Cristo, der sich auf seiner Festungsinsel durchgrub, aus seiner Zelle in die Zelle seines Nachbarn. Das sind alles eben Räume, in denen wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Wir kennen diese Geschichten, dass wer eingesperrt ist, anfängt dort zu lesen. Es gibt eine ganze Tradition von Häftlingsliteratur, wo es eben zum Überleben dazugehört, zu schreiben oder zu lesen, sich zu imaginieren. Einer der Tunnel aus meinem Zimmer führt ins Frankfurter Museum für Kommunikation, in einer Ausstellung mit dem Titel »In 80 Dingen um die Welt«. Sie spielt auf den Roman »In 80 Tagen« von Jules Verne an, der bahnbrechend war für das Genre der Zimmerreise. An der Wand in großem Blocksatz ein Zitat des französischen Schriftstellers Claude Roy. Die Welt kennt 6 Kontinente. Europa, Afrika, Asien, Amerika, Australien und Jules Verne. Ein guter Ort für die Autorin Judith Schalanski, mir von ihren Zimmerreisen zu erzählen. Jules Verne ist natürlich groß und ist mir am liebsten in der Geschichte der Tiefsee, also mit dem Kapitän Nemo. Eine für Jules Verne hochambivalente Figur. Sonst haben die Figuren, sie sind immer sehr reißbrettartig, gut gemacht, gut gebaut, aber eben das sind Spielfiguren, um etwas zu erzählen, werden die hin und her geschoben. Manchmal merkt man es auch mächtig knarzen im Gebälk. Wir schreiben das Jahr 1872. Jules Verne sitzt an seinem Pariser Schreibtisch und beginnt ein neues Manuskript. Nach den fantastischen Romanen »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« und »20.000 Meilen unter dem Meer« will der Vater der Science-Fiction seine Leser nun mit »In 80 Tagen um die Welt« auf eine andere, nicht minder abenteuerliche Reise schicken. Am 2. Oktober 1872 verwettet seine Romanfigur, der englische Exzentriker Phileas Fogg, in seinem Londoner Reform Club kurzerhand die Hälfte seines Vermögens, dass er von einer Reise um die Welt in 80 Tagen pünktlich zur nächsten Partie Whist zurück sein wird. Kurz entschlossen macht sich der englische Gentleman mit seinem Diener, dem Franzosen Passepartout, auf den Weg zur Droschke an der nächsten Straßenecke. Das Entree der Ausstellung bildet ein Herrenzimmer, wie es für die Stadtgesellschaft Londons auf dem Höhepunkt des British Empire typisch war. Ins Herrenzimmer zog man sich zurück, wenn die Rede sein sollte von weltbewegenden Dingen. Geschichten kursierten, wie von dem jungen Iren, der in einem Jahr nach Konstantinopel und zurückgewandert sein sollte. Oder von jener jungen Dame, die 200 Goldstücke darauf verwettete, in 1000 Stunden 1000 Meilen reiten zu können. Im Salon ließ sich trefflich über die Ungeheuerlichkeiten der Ferne plaudern, wie der Philosoph Peter Sloterdijk geschrieben hat. Wir sehen jetzt hier aus dem späten 19. Jahrhundert einen wahnsinnig schönen französischen Globus, und zwar offensichtlich tatsächlich einer, der bei Jules Verne auf dem Schreibtisch gestanden hat. Das kann man sich ja gar nicht wirklich vorstellen. Jules Verne wurde auf einer Insel im Flusslauf der Loire geboren. Große Überseeschiffe fuhren direkt an seinem Gartenzaun vorüber. In seiner Kindheit las er Robinsonaden. Später wurde er selbst zum Porträtisten der Erde. Aber zu den Schauplätzen all seiner literarischen Mondflüge und Polarexpeditionen begab er sich, ähnlich wie Karl May, erst nachdem er sie beschrieben hatte. Und ähnlich verhält es sich mit seinem Helden Phileas Fogg. Schon lange vor seiner berühmten Weltumrundung von London über Paris, Suez, Bombay, Hongkong, Yokohama, den Wilden Westen bis nach New York und zurück, hatte der als Armchair-Traveler den Globus mit dem Finger bereist. Dieser Mann schien die ganze Welt bereist zu haben, zumindest im Geiste. Er sieht auch etwas lädiert aus, aber er hat diese schöne Zeichnung des späten 19. Jahrhunderts. Also wir haben eine ausgesuchte Serifenschrift, wir haben fantastische, was mir immer besonders gefällt, diese tiefen Linien auf dem Wasser. Also mir gefällt es, wenn das Wasser auch eine Zeichnung hat. Normalerweise bei Globen und bei Karten interessieren sich alle immer für das Land. Und ich finde eigentlich am schönsten Karten, die sich mit der Kartierung der Meere beschäftigt, weil das auf eine Weise auch das Eigentliche sein könnte. Der Globus erscheint in dieser Ausstellung als Ding unter Dingen. Ein vertracktes Objekt, ein Wechselbalg, voll metaphysischer Mucken. Die Kugel als vollkommene Form. Das ist eine uralte Idee. Und doch ist der Globus von hinreichend großer Faszinationskraft, um noch heute als leuchtende Kugel in unzähligen Gehirnen aufzugehen. So auch in dem von Judith Schalansky, der Autorin, nachdem ein begeisterter Leser, der US-amerikanische Astronom K.Y. Jeong, sogar einen Asteroiden benannte, den 95247 Schalansky. Wir wissen ja, dass der Blick auf die Welt von dieser Blue Marble, von dieser blauen Kugel herrührt, die man dann eben Mitte des 20. Jahrhunderts mal aus dem All gesehen hat. Und auf einmal auch die Schönheit, die Verwundbarkeit. Und der Globus stammt ja aus der Zeit davor, wo sozusagen diese Welteinheit behauptet wurde. Und am Globus, finde ich, kann man wirklich unendlich verweilen, weil man dann auch denkt, aha, das ist es also, das ist also alles. Judith Schalansky wurde 1980 in Greifswald geboren. Eine Kindheit in der DDR, das heißt auch eingesperrt, eingemauert gewesen sein. Auf ihre allerersten Zimmerreisen hat sie sich mit dem ostdeutschen Schulatlas für jedermann begeben, auf dessen Weltkarte der Pfalz tatsächlich genau zwischen den beiden deutschen Staaten verlief. Ich war als Kind also von Atlas besessen und von Matrosen besessen. Also Matrosen waren die Heilsfiguren meiner Kindheit, denen ich mich hinterher wünschte, wenn ich sie auf den Zinnowitzer Promenaden entlang flanieren sah. Das waren eben fremde, tollkühne, verwegene Gestalten. Und eine große Kinderfantasie von mir drehte sich darum, was passieren würde, wenn sie mich erwählen würden und ich mit hinausfahren könnte. Also eine totale Abenteurerfantasie. Judith Schalanskys Sehnsuchtsort war die äquatornahe, doch vom kühlen Humboldtstrom umflossene Inselgruppe, die nach der sattelartigen Nackenwulst der dort ansässigen Riesenschildkröte benannt ist. Ich wollte Naturforscherin werden und hatte eine tolle Dokumentation gesehen mit diesen wirklich urzeitlichen, vorzeitlichen, leguanartigen Wesen, die eigentlich ja moderne Monster sind, aber im schönsten Sinne. Und ich erinnere mich wirklich, dass ich eben diesen Atlas aufmachte, um zu schauen, wo diese Galapagos-Inseln liegen und dann zu gucken, wie käme man da jetzt eigentlich hin. Und irgendwie diesen Moment, wo dann jemand von den Erwachsenen sagt, nimm doch den Panama-Kanal, den gibt's und der kürzt es ab. Und man muss nicht ganz um Südamerika herum. Also das war ein Moment, den ich wirklich wieder hervorholen kann und der ja auch unwiederbringlich ist. Noch ehe Judith Schalansky zur Literatin wurde, war sie Buchgestalterin. Ihren Atlas der entlegenen Inseln hat sie selbst entworfen. Was gab es da noch an weißen Flecken? Kongo haben wir noch ein bisschen. Also das sogenannte dunkle Herz Afrikas. Nicht von ungefähr wird es ja dann auch wieder zur Literatur bei Joseph Conrad. Und natürlich die Pole, der Wettlauf um die Pole. Also da gibt es sozusagen die letzten Heilsversprechungen auch. Judith Schalansky hat damals immer in der Berliner Staatsbibliothek gearbeitet. Von ihrem Schreibtisch ist sie aber immer wieder weggelaufen. Zum Kartenlesesaal eine Etage höher, wo es diesen riesig großen Globus gab, der auf sie eine magische Anziehungskraft ausübte. Und mit dem gottgleichen Blick auf die Welt kam Judith Schalansky dann auf die Idee, 50 dieser gottverlorenen, gottvergessenen kleinen Krümel in den großen Weltmeeren zusammenzulesen und in ihren Atlas der entlegenen Inseln aufzunehmen. Wie die Île de la Possession, die Insel der Inbesitznahme, auf deren Rückseite es sogar einen Krater gibt, dem die Franzosen den Namen Jules Verne gegeben haben. Es gibt natürlich diese Phantominseln, die es halt später dann nicht mehr gab. Welche, die halt ganz lange auf den Karten auftauchten, bis dann irgendwann raushören, ist es doch keine richtige. Das Maria-Theresia-Riff kommt ja bei Jules Verne auch vor. bei dem ist zum Beispiel nicht richtig klar, also es ist ein Riff, es ist eine Untiefe im nautischen Sinn. Allein der Name ist so großartig, dass man denkt, allein deshalb sollte es das noch geben. Zimmerreisende leben wie auf einer Insel. Da können paradiesische Zustände herrschen, wie auf der pazifischen Puka-Puka-Insel, wo der Amerikaner Robert Dean Frisbee in den 1920er Jahren eines Abends auf der Veranda seiner Handelsstation sitzt und die Nachbarin kommt angelaufen, um sich etwas zu borgen. Und sie ist vollständig nackt, wie es eben Landessitte ist. Aber Inseln können auch die Hölle sein. Wie die extrem abweisende Peter-Insel in der Antarktis, auf der erst 1929 überhaupt zu landen gelang. Und auf die noch bis in die 1990er Jahre weniger Menschen ihren Fuß gesetzt hatten als auf den Mond. Es gibt den Club der sogenannten Most Traveled Men, die sich sehr für den Atlas der abgelegenen Inseln begeistert haben und auch eine Art internen Wettlauf laufen haben. Wer es schafft, die meisten Inseln im Buch zu bereisen. Im Grunde ist Schalanskis Atlas ein Anti-Reiseführer. Entdecker können darin nicht nur für das Auffinden neuer Welten gerühmt werden, sondern auch für das Erfinden. Bei einer Reise mit dem Finger auf der Landkarte mischt sich Fiktion in die Wirklichkeit. Und letztlich will Judith Schalanskis literarische Zimmerreise genau das beweisen. Atlanten und Globen müssen zur Gattung der Poesie gerechnet werden. Dieser Atlas ist nach wie vor in der Reiseabteilung der Buchhandlung zu finden. Großartig, dass eben dieser Atlas mit dem Untertitel 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde, neben all diesen Büchern liegt, die da heißen, wie ich alle 8000er bestieg oder zu Fuß durch die Wüste oder so. Aber wir wissen, das Gegenteil ist stets nur ein Sprung entfernt. Also es ist natürlich diesen Reisebüchern verwandt, vielleicht in der Intention der Sehnsucht. Ich schaue durch mein Fenster auf den Kuckstein, den alten Steinbruch im Abendlicht, wie Alpenglühen im Siebengebirge. Der Graf von Monte Cristo nimmt jetzt eine andere Abzweigung. Die ganze Festungsinsel, auf der er eingesperrt ist, gleicht langsam einem Maulwurfshügel. Es gab kleine Türen, wenn man die aufmachte, sah man als Video eine Lawine auf sich zukommen, eine Flut. Also Bedrohung von außen. Und jede Türe, die ich sofort wieder zumachen konnte, da war ich wieder in Sicherheit. Sicherheit des Kunstraums sozusagen. Auch Stefan Huber, Jahrgang 1952, gehörte schon als Kind zu den Zimmerreisenden. Wo Judith Schalanski mit Gerhard Schöne, dem bekanntesten Liedermacher des Ostens und seinem Meeresbezwinger Thomas, auf Reisen ging, war es für Huber das Buch »Wo die wilden Kerle wohnen« des US-amerikanischen Zeichners Maurice Sendak, das ihn lehrte, in einem Zimmer können Bäume wachsen. Wunderbares Buch, klar. Und aus dieser Landschaft in dem Zimmer wurden dann die Landschaften der Welt. Wofür Schalanski die Galapagos-Inseln zum Sehnsuchtsort wurden, war es für Huber Sibirien. Und weil er ein Kind der jungen Bundesrepublik ist, wird nicht der Atlas für jedermann, sondern der gute, alte, braune Dirke-Weltatlas zur Grundlage seiner imaginären Reisen. Weil es mein Lieblingsbuch war, es war zugleich auch das Buch, was mir die Schulzeit gerettet hat. Also in grausamen Latein- oder Mathematikstunden bin ich immer wieder in diesen Dirke-Weltatlas abgetaucht. Und es waren meistens unbewohnte Gegenden wie Sibirien, die ich dann abgefahren bin, mental abgefahren bin, mit dem Finger abgefahren bin. Also Flüsse wie den Ob, Städte, die ich noch nie gehört habe und mir immer Vorstellungen zu diesen Gebieten gemacht habe. Also ich habe angefangen zu reisen in fiktive Welten und habe aus den fiktiven Welten reale Welten dann in meinem Kopf gemacht. Huber ist wie Schalanski ein Kartograf, der später seinen geliebten Dirke-Atlas mit der Nagelschere zerschnitt, um die Welt dann wieder ganz neu zusammenzusetzen. Meine Welt, die entsteht ja mit Nagelschere und mit Fragmenten von realer Kartografie. Das wird ja alles geklebt, ausgeschnitten und zusammengeklebt. Es ist materiell gemacht, also ich bin da dann doch fast wie so ein alter Kartograf mit Tusche und mit Papier. Und so entstehen dann auch die Karten. Seine Kindheit erlebte der Künstler mit dem Blick auf die erste Gipfelkette der Alpen. Der Bildhauer Huber formt heute Berge als perfekte Skulpturen aus blendend weißem, extrem hartem Dentalgips. Eine Naturform, die zur Kunstform wird. Im Grunde scheinen seine Berge schöner als in der Wirklichkeit, wie er sie künstlich in die Höhe zieht und ihnen dadurch etwas noch Heroischeres gibt. Das Allgäu ist für mich sehr wichtig. Aufgrund der Berge, aufgrund natürlich des Katholizismus und aufgrund dieses bäuerlichen Barocks. Und natürlich ist das Allgäu oft an Regionen angelehnt, die mir wichtig sind oder die ich mag. Himalaya, Neapel, Big Sur, Rocky Mountains werden dann als Art mein Emotop, mein Lieblingsland um das Allgäu gelegt. In den Gefühlslandschaften Stefan Hubers kann Berlin direkt neben Taschkent liegen. Ein Inselarchipel heißt Joseph Beuys. Es liegt inmitten eines riesigen Freud-Ozeans. In seiner Geographie der Liebe sind die großen Liebesgeschichten der Welt in Form anatomischer Darstellungen von Herzkreisläufen zusammenmontiert. Doch die Insel der Seligen liegt bei Huber immer nur einen Pinselstrich vom Massakerareal entfernt. Es gibt viele literarische Schifffahrtslinien, die dann zu Literaturinseln gehen, Literatur, die ich liebe, aber es gibt dann auch Schifffahrtslinien wie HMS Pol Pot, die sozusagen auf die Massakerinseln des 20. Jahrhunderts gehen. Deportationsschiffe, wo in schwarzen Meeren einfach diese Millionen von massakrierten Menschen des 20. Jahrhunderts versucht werden darzustellen. Stefan Huber entwirft sich seine ganz eigene Welt. Alle seine Karten hat er in einen Weltatlas zusammengefasst, der, als Hommage an den Dirke seiner Kindheit, genau dessen großformatigen braunen Einband hat, in derselben Typografie. Mit Goldprägung. Das Ganze sind eigentlich riesige Rhizome, wo alles mit allem verknüpft ist, wo manchmal sozusagen aus diesem unterirdischen Wurzelgeflecht eine Blüte nach oben schießt. Dort wäre eine Stadt oder dort wäre eine ganz wichtige Region, eine Region, die mit mir zu tun hat oder eine Region, die mit Utopien zu tun hat. Und doch ist es immer die elterliche Bibliothek, von der die intellektuellen Ausflüge ihren Ausgang nehmen. Letztlich führen alle Wege vom elterlichen Haus im Allgäu ins elterliche Haus im Allgäu zurück. Das Haus kommt auch in Form meines Elternhauses immer wieder auf allen Karten vor. Es ist der Ursprung der Reisen, meistens in Form von einer Art Wasserbecken, der Grundriss, der dann mit den Weltmeeren verbunden ist. Und dort fangen diese Art Schiffsreisen dann an. Also es ist eigentlich eine Karte meiner Biografie. Die Reise durch mein Leben. Es ist eine Lebensreise im klassischen Sinn. Es ist sowas, was früher so ein Wilhelm Meister gemacht hat oder ein Grüner Heinrich gemacht hat, also Entwicklungsreisen. Huber arbeitet sich nicht eigentlich an realen Fragen der Kartografie ab, vielmehr an philosophischen Fragen der Welt. Sind Judith Schalanskis Karten als Gedichte zu lesen, wäre Hubers Weltatlas eigentlich ein Roman. Ich bin da wie ein Literat, denke ich. Also ich bin da nicht viel anders wie Karl May, der ja nun auch nicht gereist ist und alles sozusagen seiner Fantasie zu verdanken hat und sich da alles so zusammengedichtet hat. Von dem her war er natürlich schon sowas wie ein Vorläufer, der mit Fiktion und Realität jonglierte. Alles von seinem sächsischen Haus, von seinem Arbeitszimmer aus rausgeschrieben hat. Das ist ja eigentlich ein Prinzip der Literatur, dass die ganz großen Entdeckerreisen immer am Tisch entstehen. ...1982 macht sich das Künstlerpaar Carol Dunlap und Julio Cortázar auf eine Expedition in die Nähe auf. Mit ihrem Reisebus befahren sie 1982 die Autoroute du Soleil von Paris nach Marseille. Im Gegensatz zu normalen Touristen, die diese Strecke so schnell wie möglich hinter sich bringen, entschleunigen Dunlap und Cortázar aber radikal ihre Reise. Ganze 32 Tage lassen sie sich dafür Zeit, halten auf jedem Rastplatz, um in Anlehnung an die Reiseberichte großer Forscher der Vergangenheit, ein Buch zu schreiben, das später unter dem Titel Reise um den Tag in 80 Welten erschienen ist. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, gehe ich immer den gleichen Weg und versuche nicht, das klassische Programm des Touristen zu absolvieren, nämlich möglichst viel zu sehen in weniger Zeit, weil mein persönlich ja auch völlig abstruser Wunsch ist es, einen Weg so zu gehen, wie die Einheimischen ihn gehen. Das sogenannte Fremde lauert natürlich an der Endstraßenbahnhaltestelle der Linie, die wir täglich fahren. Und ich finde es zum Beispiel eine reizvolle Vorstellung, in Orten, die man eigentlich gut kennt, wieder zu reisen, aber als jemand anderes dort anzukommen. Zum Beispiel eben in der Heimatstadt, wo man sonst mal bei den Eltern schläft, mal im Hotel zu schlafen oder sowas. Das sind die Reisen, die ich persönlich interessanter oder lehrreicher finde, als jetzt einmal die Pyramiden zu sehen. Nein, ich verstehe den Sinn des Reisens nicht. Also ich habe den nie so ganz verstanden, um die Neugier zu befriedigen, Was würde mir fehlen? Bestimmte Gerüche. Bei der letzten Ausstellung, da gab es so einen Gesprächstermin und eine jüngere Frau, die war dann völlig schockiert, als ich sagte, ich mag das Reisen nicht. Und ja, dann kriegen sie ja keine Gerüche mit, sagte sie. Ich will aber auch keine Gerüche von Slums in Kalkutta mitkriegen. Deswegen bin ich kein guter Realreisender, weil die Realität ist immer enttäuschend im Gegensatz zu meiner Vorstellung. Also meine Vorstellung, die ich mir gemacht habe von irgendwelchen Zielen, wo ich hinfahre, die ist bombastischer, die ist schöner, die ist spannender und die Realität ist eigentlich dagegen immer langweilig. Ich bin ja wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Aber ich meine, mein Arbeitsplatz ist eben nicht das Flugzeug oder die Eisenbahn oder irgendein Schiff, sondern mein Arbeitsplatz ist mein Arbeitstisch in einem Zimmer, entweder in München oder im Allgäu. Und dort entstehen meine Welten aus dem Kopf. Ich finde mich an meinem Schreibtisch wieder. Bis zu 39 Grad ist es in den letzten Tagen draußen heiß. Aber aus meinem goldenen Käfig kann ich nicht heraus. Mein Blick schweift durch den Raum wie ein Vogel, der gegen die Gitter flattert. Und plötzlich ist es auch mir, als öffnete sich ein Fenster. Als erhöbe sich von irgendwo ein warmer, tropischer Wind. The sound of a train of thought. A tropical breeze blowing, coming into the hot belt area of the room. Southwards, sunlight wears out the seat. Neben der Bibliothek der Weltreisenden liegen CDs auf dem Schreibtisch mit akustischen Landscapes aus aller Welt und Filme. Wie der Zeichentrickfilm Wonderwall über diesen exzentrischen Schmetterlingsforscher, der in der Wand seines Zimmers ein Loch entdeckt und dann weitere bohrt, um ein Mädchen zu beobachten, das nach dem Beatles-Song Penny Lane heißt. George Harrison hat 1968 in Indien zu dem Film den Titelsong The Inner Light geschrieben, der in dieser Zimmerreise spirituelle Erfahrungsräume eröffnet. Walls shutting in the world outside. You would watch them, watch the walls. The walls allow a fantastic walk. Somewhere along that walk, all sights and sounds dissolve into a portrait. Und eine Kopie des Kunstprojekts Train of Thought steht da, in dem der Filmemacher Daniel Laufer mit filmischen Mitteln eine Zimmerreise imaginiert. Eine Frau betritt das Haus. Sie betrachtet die floralen Muster der Tapete. Es gibt dann dieses Gleiten von Blicken über Tapeten, wo dann so Dschungelgeräusche kommen. Dann gibt es aber auch Sprünge, die über die Bilder im Raum funktionieren. Wenn eine Person ein Bild betrachtet, ist dann das, was sie sieht, die nächste Szene. Die Frau beginnt, ein Gemälde zu betrachten. Some pictures have inspired our forefathers. A watercolor drawing. Sie sieht in einen goldenen Spiegel, in dem das Zimmer wie in einem Hohlspiegel erscheint. Die Welt im Rahmen. The picture of which I speak is a mirror. Entering the room, it is the first painting to look at. An expedition in the near at hand. Ihr Blick tastet die Wand ab und die gibt nach. Die Wand entpuppt sich als Tür. Die Frau öffnet die Tür und betritt den Raum dahinter. And then a melody. The sound of a melody. An empty house in the wood of the table. Echoes of laughter hanging on to things of beloved ones. Everything invites distant spaces and times into the room, the waiting room. Everything in the house is considered. Everything replies. Even the walls speak. The things are alive, speak and teach. Everything, evokes a narrative. Far back into the past and into the distance. Far away. Ein Mann betritt einen Raum. Er zieht sich den Mantel aus und schaut sich um. Ein Tisch, ein Stuhl, Bücher, ein Globus. Der Mann betrachtet den Globus. Er reißt mit dem Finger. Der Mann sucht sich in der Bibliothek ein Buch aus, nimmt Platz und beginnt zu lesen. After reading a few pages, a passage would appear. There was a man from a certain town who has decided to go to Paris because he had dreamed that a treasure was hidden under the Alexander III Bridge. War es nicht schon der französische Philosoph Blaise Pascal, der meinte, die Krux mit dem modernen Menschen bestünde darin, dass er nicht mehr einfach zu Hause in seinem Zimmer zu bleiben vermag? Ich betrete diesen Raum, da geht dann eigentlich auch die Geschichte los. Dann bin ich auch derjenige, der diese Zimmerreise vollzieht. Ich betrachte dann Bücher, die natürlich auch wieder Geschichten in sich tragen. So ein Moment, wo wieder so ein gesamter Kosmos aufgeht. Oder an anderer Stelle gibt es dann auch wieder so einen Globus, den man bereisen kann. Und dann gab es auf dem Bücherschrank auch noch ein Schiff, das mit Meeressounds unterlegt wurde und auch noch ganz neue Horizonte öffnet. Daniel Laufer spielt ihn selbst, den Zimmerreisenden in seinem Film. Ein Kinosaal. Der Mann betrachtet einen Film. Ein Zug fährt vorbei. Die Landschaft zieht vorbei. Auch ich höre die alte Melodie. Das Wispern der Bücher und Bilder, das mal wie Meeresrauschen klingt, mal wie die Stimmen des Dschungels. Oder ist es das Murmeln der Dinge um mich herum? Wenn man eben anfängt, die Dinge ganz groß zu sehen, dann gibt es die Möglichkeit, sie noch größer zu sehen und noch größer zu sehen. Und jeder einzelne Gegenstand verwandelt sich eben in ein Wunderreich. Und so ist es auch hier. Auch ich schreite in meinem Zimmer von Entdeckung zu Entdeckung, wie es bei dem Maestra heißt. Drehe das Fernrohr gewissermaßen um. Und was vollkommen bekannt, entzaubert erschien, zeigt sich plötzlich wieder in einem neuen, geheimnisvollen Licht. Wie der türkische Kelim unter meinem Tisch, mit einem Muster wie ein Koordinatensystem. Ein Teppich, der vielleicht, ohne dass ich es ahnte, fliegen kann. The carpet, a landing, shows the coordinates. Its lines, latitudes and longitudes. There the equator, there the southern hemisphere. The first day without rain. Travel. Unknown where the tracks would lead to. Follow them. Read. Unterhalb meines Fensters auf der Fensterbank finden sich folgende Objekte säuberlich aufgereiht. Erstens die Tonfigur einer Nackten, selbstbildnerisch modelliert von der Hand einer Frau, mit der mich mein Schicksal einmal anscheinend unauflöslich verband. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die kann man bis zum heutigen Tag machen, wenn man anfängt umzuziehen und die Kisten auszupacken, dass es dann sehr, sehr viele Gegenstände gibt, die enorm aufgeladen sind mit Bedeutung, weil eben Erinnerung an ihnen hängt. Das sind sozusagen geliebte Objekte. Daneben ein Spender für Rosenwasser, den ich vor Jahren aus einer griechisch-orthodoxen Kirche mitgehen ließ. Der Bauch, voll duftender Essenz, nicht rund, sondern kubisch. Auf dem Hals, giraffenartig lang, ein kleiner Spenderkopf. Sein Schatten an der Wand sieht aus wie ein Miniatur-UFO. Etwa so wie in der Frankfurter Ausstellung in 80 Dingen um die Welt, wo sich in der Mitte ein Fesselballon bauscht, der, von innen erleuchtet, auch als Projektionsfläche dient für die Schatten der Ausstellungsobjekte, die sich verschränken und verselbstständigen wie tanzende Chimären. From the interior to the deepest limits of the universe. No lack of time. No lack of space. Everything that has taken place here, in this era or another, continents and countries, other worlds, all people that have existed and still exist, belong to me. Durch die Laterna Magica konnte sich schon das sehsüchtige 19. Jahrhundert die ganze Welt in sein Zimmer holen. Und später durch die Linse der Camera Obscura, jener Dunkelkammer, welche die Fotografie gebar, meint Peter Weibel, der Chef des Zentrums für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Die Fotografie war gewissermaßen der Beginn der gesamten technischen und medialen Revolutionen. Und das Wichtigste war die Stereoskopie, die dazu geführt hat, dass ich etwas imitieren konnte, nämlich das Raumsehen, die Raumtiefe. Auch für den Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler haben die im 19. Jahrhundert aufkommenden neuen Medien die Zimmerreise revolutioniert. Die Stereofotografie war nichts anderes als der Versuch, die Reise in die Ferne als Armchair Traveler möglich zu machen. Man hatte einen Stereo-Bildbetrachter, hielt man in Händen, und der gestattete es eben, diese Bilder, es sind immer zwei Bilder, die leicht versetzt aufgenommen worden sind, in eine dreidimensionale Anschauung zu verwandeln. Und dadurch hat man so eine Art Immersionsraum, bei dem man meint, als Betrachter gewissermaßen mittendrin, statt nur dabei zu sein. An meinen Wänden hängen Vergrößerungen von Schwarz-Weiß-Fotografien. Zwei Beduinenmädchen, ein Genrebild aus der Anfangszeit der Fotografie. Das eine rundlich mit zarten Kettchen um die Handgelenke, das andere mit unverwandtem Blick aus schwarzen Augen, die sich im Gegenlicht der Wüste zu Schlitzen verengen. Ein bisschen wie die junge Schäferin für Alpenpanorama, deren Bildnis de Maistre bei seiner Zimmerfahrt bereiste, um sich ein Leben mit ihr vorzustellen. Da wurden im 19. Jahrhundert bereits Millionen von Motiven vertrieben, und die kaufte man in der Regel dann auch als Serien. Also man konnte beispielsweise dann eine Reise nach Italien buchen, kriegte dann eine Schatulle zugeschickt mit 100 Stereofotos, einem Reiseführer und sogar noch einem Plan. Und auf diesem Plan war eingezeichnet die Position, von dem jede einzelne Aufnahme aufgenommen worden war. So konnte man identifizieren, dass man auf dem Aventin in Rom stand und in Richtung Forum Romanum hinunterschaute. Mit dieser Raumtiefe ist die Lebensähnlichkeit der Fotografie enorm gesteigert. Das Kino hat es am Anfang nicht gekonnt. Erst heute ist es uns gelungen. Es hat gewissermaßen 100 Jahre gedauert. Das 19. Jahrhundert hatte auf die radikale Veränderung der Raum- und Zeiterfahrung primär literarisch reagiert. Auch im 20. Jahrhundert sind es die Schriftsteller, die zu den wichtigsten Medientheoretikern werden. Der berühmte Schriftsteller Raymond Roussel, ein Milliardär, hat sich einen Wagen gebaut, einen Campingwagen, einen Luxus-Campingwagen mit Badezimmern und also richtig ausgestatteter Luxus-Campingwagen, ist durch Europa gereist, aber er hat in diesem Wohnwagen geschrieben. Ne? Er hat nicht hinausgeschaut, die Vorhänge nie aufgezogen vor seinen Fenstern. Das ist eine sehr merkwürdige Reise, dass einer eine Reise macht als blinder Passagier und im Grunde ablehnt, ja, das, was draußen passiert. Er war als Typ spleenig, um das vorsichtig zu formulieren. Reiste sogar nach Indien mit einem Boot und erhielt dann Briefe von einer Freundin, und die sagte, das muss ja wunderbar sein, wenn man die Welt bereist. Und Roussel antwortete, dass er die ganze Zeit nur bei geschlossenen Vorhängen sitzen würde, um zu schreiben. Das kann man so sehen. Er hat den Raum vernichtet. Er hat verstanden, die moderne Technologie verkürzt den Raum. Früher hat man ja gemessen die Distanz mit körperlichen Massen wie Fuß und Elle. Wenn ich heute jemanden frage, wie lange dauert es von Frankfurt nach Paris, wird er sagen, eine Stunde. Sehen Sie, er gibt mir eine Antwort in der Zeit. Also die Zeit dominiert der Raum verschwindet, der Raum wird gewissermaßen besiegt. Darum heißt auch das berühmte Lied von dieser deutschen Rockgruppe, Fahren, Fahren, Fahren, Fahren, über die Autobahn, wie heißen sie schnell, die Kraftwerk. Peter Weibel ist Kurator der Globale Ausstellung, einem monumentalen, erdumspannenden, schier unendlichen Weltraum der Kunst. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Die Landkarten waren auch die ersten Versuche, die Welle Zimmer zu holen. Das sieht man wunderbarerweise bei einer meiner Lieblingsmaler Vermeer. Man sieht erstens das Fenster, und da sieht man neben dem Fenster immer die Landkarten. Das bessere Fenster ist die Landkarte. Da kann ich schon eine Reise entwerfen, ohne dass ich sie antreten muss. Mit dem Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert wird die Zimmerreise zu einem Projekt, an dem sich vor allem auch verschiedenste Medienkünstler abarbeiten. Und dieses Spiel mit Atlanten, mit Globen und Landkarten taucht natürlich heute in der Kunst mehr auf denn je, weil immer mehr Künstler eben diese Veränderung des Begriffs der Mobilität verspüren. Das ist auch ein guter Ausdruck für das, was die Reise um das eigene Zimmer war. Der erste Ansatz einer virtuellen Reise, einer Reise durch die virtuelle Realität. Die Die große Sehnsucht des 20. Jahrhunderts war die Beschleunigung. Doch selbst im Flugzeug braucht der Körper noch Stunden für die Überwindung der Distanz. In der scheinbaren Simultanität des Internets aber ist das Reisen nur noch eine Frage der schnelleren Übertragung und der besseren Auflösung. Für Weibel ist es darum insbesondere die digitale Revolution, die die Möglichkeiten der Zimmerreise explodieren lässt. Diese Science-Fiction-Ideen mit Beaming, das waren die Anfänge, das ist die Fortsetzung von der Geistreise. Teleportation, das ist nichts anderes als der technische Ausdruck von Geistreise. In seinem Buch »Vom Verschwinden der Ferne« beschreibt Peter Weibel, wie sich das 21. Jahrhundert der völligen Aussetzung und Aufhebung von Zeit und Raum verschreibt, bis der telematische Mensch überhaupt nicht mehr zu reisen braucht, denn die Bilder reisen zu ihm. Jemand, der im Zimmer sitzt, erhebt sich über Raum und Zeit. Das ist genau der Punkt. Ein Tier ist gefangen in Raum und Zeit. Der Mensch sozusagen ist schon ein Halbgott, aber der Halbgott sehnt sich danach, ein richtiger Gott zu werden, der Herr über Raum und Zeit, aber kann es nur werden mit Prothesen, mit Hilfe technischer Mittel. Heute versammelt das von Google betriebene World Wonders Project 132 spektakuläre Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt, die mit Hilfe der Street View Kamera eingefangen wurden und via Internet bestaunt werden können. Wo der Astronaut den blauen Planeten Erde mit einem Wimpernschlag überblickte, überfliegt der Internetnutzer von Google Earth einfach die Stationen der Reise. Die Idee des Reisens als Entdeckungsfahrt wird nach innen gestülpt. Der Weltraum wird zum Weltinnenraum. Man glaubt immer, die Technik sei eine Instanz der Entfremdung. In Wirklichkeit ist die Technik ja nur die Auslagerung meiner eigenen Organe. Wenn Ihre Linse kaputt ist und Sie dadurch schlecht sehen, dann wird Ihre Linse ausgelagert in Form eines geschliffenen Glases. Man nennt das Brille. Wenn Sie nicht laut genug singen können, haben Sie ein Mikrofon. Das heißt, Ihre eigenen menschlichen Anlagen werden sozusagen erhöht. Ich kann heute auch ohne Geld und Zeit auf der legendären Route 66 unterwegs sein. Oder den magischen Steinkreis von Stonehenge betreten. So wird die Weltreise zum Couchvergnügen, wirbt der Internetkonzern mit dem Bezug auf die Zimmerreise. Und klingt mit dem Titel »In 80 Klicks um die Welt« selbst wie eine digitale Hommage an Jules Verne. Ein Fotograf, Doug Rickert heißt er, ist bekannt geworden mit wunderbaren Serien von Fotografien, die ausschließlich über Google Earth generiert worden sind. Er hat sich tagelang einfach durch Google Street View durchgeklickt und hat versucht, bestimmte Einstellungen zu finden, die seiner Auffassung nach fotografisch attraktiv waren. Er hat dann diese Aufnahmen genommen als Stills und dann als Fine Art Prints dann eben in Galerien gehängt. Und man meint, die ganze Welt vor sich zu haben, und man meint, Doug Rickert sei wirklich dabei gewesen. Dabei hat er nur an seinem Rechner gesessen, mit einem großen Fenster auf die Welt. Morgen ist Manuskriptabgabe. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir einen Weg durch mein Zimmer zu bahnen. Von den Anfängen von Demestre und den Umbrüchen Jules Vernes navigierte ich im Zickzack in die Zukunft der virtuellen Omnipräsenz. So ist mir das Herrenzimmer zur Cyberlounge geworden, in dem ich in 80 Klicks um die Welt reisen kann. Und doch bleibt für mich die Frage, kann es eine Erfahrung der Welt geben, ohne Erfahrung der Welt? Meine Vision ist die, da muss man zurückgehen auf die Metapher des Mondes. Der Mond hat ja immer jeden Wanderer begleitet in der Nacht. Egal wo er steht, immer hat er den Mond auf seiner Seite. Heute ist es so, dass statt dem Mond jeder Mensch einen Satelliten hat, der ihn begleitet. Und der sichtbare Begleiter eben dieser Satelliten ist das iPhone. Das Substitut wird immer mehr zum Eigentlichen. Und wir erleben es ja ständig selbst, dass wir uns wie amputiert fühlen, wenn wir das Handy zu Hause vergessen. Es gibt ja jetzt auch die ganzen touristischen Angebote, die sich dann eben rühmen, dass es kein Internet und kein Mobilfunknetz gibt. Und das sind sozusagen die weißen Flecke, die wir heute noch haben. Und wir zucken innerlich, wenn wir das lesen, glaube ich, einen Moment zusammen. Und dann erscheint das uns eigentlich das wahre Abenteuer. Die normale Kartografie, die geht ja leider zugrunde, weil alles halt nur noch auf iPads oder auf Handys zu sehen ist. Also von Stadtplänen habe ich nur noch Details. Also ich fand es verrückt, als ich vor ein paar Jahren mit meinen Töchtern in New York war. Ich kenne New York sehr gut, deswegen brauche ich keine Karte. Meine Töchter, ich glaube, die haben nie den Gesamtplan von New York gesehen. Die haben natürlich in ihrem iPad immer nur Soho oder East Village. Die Welt zerfällt halt in Milliarden von Details. Deswegen bin ich der Meinung, dass eben ein Reisen mit Büchern und Fotografien und Atlanten noch was anderes ist als das mit dem Smartphone und mit dem Internet. Also ich möchte auch, dass mein Kind bitte aus dem Zimmer rauskommt, das Sonnenlicht sieht und sich die Knie aufschürft. Aber dazu muss es nicht den Mount Everest besteigen. Im Moment gibt es ja eine Weltumrundung mit einem solarbetriebenen Flugzeug, also wirklich ohne Hilfsmittel. Und dieser Pilot fliegt heute von Japan bis Hawaii, das sind 5 Tage und 5 Nächte, wo er nicht schlafen kann. The sound of the train of thought. Eyes closed for a moment. The film screen remains as memory. Shadows appear, traveling back into nothingness. After the movie, the smell of rain outside. Then, eyes closed, knowing by heart the rest. Das war Zimmerreisen in 80 Klicks um die Welt. Ein Feature von Manuel Gorgos. Es sprachen Matthias Lühn und Heiko Obermüller. Ton und Technik Ernst Hartmann und Anna Dein. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.